Erster für den Chorleiter. Von David, dem Diener Jahwes. Zweiter, böse Gedanken kommen in das Herz des schlechten Menschen. Er hat keine Angst vor Gott. Dritter, er denkt, seine Sünde ist gut. Er sieht seine Schuld nicht. Dann kommt der Hass zu ihm. Vierter, er spricht böse und lügt. Er will nicht klug sein. Er will nicht Gutes tun. Fünfter, er denkt im Bett an Böses. Er geht auf einen schlechten Weg. Er mag das Böse. Sechster, Jahwe, deine Güte ist sehr groß. Sie reicht bis zum Himmel. Deine Treue ist bis zu den Wolken. Siebter, deine Gerechtigkeit ist wie hohe Berge. Deine Urteile sind wie eine große Flut. Jahwe, du hilfst Menschen und Tieren. Achter Gott, deine Güte ist wunderbar. Menschen finden Schutz bei dir. Sie sind sicher unter deinem Schutz. Neunter, sie essen gute Dinge in deinem Haus. Du gibst ihnen Freude wie Wasser. Zehnter, du bist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir Licht. Elfter, zeige deine Güte den Menschen, die dich kennen. Zeige deine Gerechtigkeit den Menschen mit gutem Herzen. Zwölfter, lass stolze Menschen mich nicht treten. Lass böse Menschen mich nicht wegjagen. Dreizehnter, dort fielen die bösen Menschen. Sie konnten nicht wieder aufstehen.